Eine Delegation des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas unter Leitung von Zhu Yonggil, Vorsitzendem des Generalverbandes, startete am 27. April von Pyongyang, um an der Versammlung des Vorsitzendenrates des Weltgewerkschaftsbundes in Kuba teilzunehmen und dabei die Republik Kuba zu besuchen.